Português do Brasil. Praia ou montanha? Berg. Auf Brasilianisch und Portugiesisch. A montanha. Frühstück. O café da manhã. Was meinst du? O que você acha? Meinen, finden, denken. Auf Brasilianisch und Portugiesisch. Achar. Bleiben, aber auch sich befinden. Auf Brasilianisch und Portugiesisch. Ficar. Ich ziehe vor. Auf Brasilianisch und Portugiesisch. Prefiro. Vorziehen. Preferir. Wir, in Brasilien und in Portugal. A gente. Gehen oder fahren, auf Brasilianisch und Portugiesisch. Ir. Gut, in der maskulinen Form Plural heißt in beiden Ländern Bons. Du machst. Você faz. Ich mache. Auf Brasilianisch und Portugiesisch. Faço. Kein Problem. Não tem problema. Besser. Auf Brasilianisch und Portugiesisch. Melhor.